Übung 15. Hören Sie die Zahlen zweimal. Ordnen Sie zu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.